schon über 10 mal 100 Jahre ging sie wohl an der Seite mit. Sie hat uns Deutsche stets begleitet durch die Geschichte Schritt um Schritt. Von unseren Großvätern im Kriege, die an der Ost- und Westfront starben, bis zu Germaniens alten Scheitern im Kampfe gegen Roms Cäsaren. Doch nach 60 besatzer Jahren mit Amislaven und Osmanen spürt man eine grauenhafte Wirkung. Man zerstört die deutsche Sprache. Und sparsch ihn den Intellekt zu messen. Doch von manchen Generation ist seine Worte längst vergessen. Dass der Deutsche vom Ausländer klaut, ist des Wahnsinns fetzte Beute. Man nackt die Scheiß der Spaß, als in dieser entverbrannten Meute. Wow, wow. Wir sind alle tot, ja, diese Hundesöhne.